Das erste Plattenprojekt Germanistan spielten die Dissidenten 1981 im Palast des Maharaja Balkrishna Bharti von Gondagoon mit dem Karnataka College of Percussion ein. Dort wurde auch Möhrichs Tochter Baika geboren, von der später noch die Rede sein wird. Zusammen mit dem Saxophonisten Charlie Mariano trat die indogermanische Formation auf zahlreichen Jazzfestivals rund um den Globus auf. Während die Dissidenten schon bald ihre zweite Phase starteten und neue musikalische Herausforderungen in Nordafrika suchten, war die Begegnung mit dem Karnataka College of Percussion für Charlie Mariano schicksalhaft. Noch heute trägt die kreative Zusammenarbeit Früchte. Möhrich war die Szene in Deutschland zu intellektuell geworden. Er langweilte sich. Da traf es sich gut, dass er in Tanga interessante Menschen kennenlernte, die zu Freunden wurden. Paul Bowles, der amerikanische Schriftsteller, und Sheikh Abdul al-Rashid, die graue Eminenz des lokalen Showbusiness. Al-Rashid brachte die Dissidenten mit der arabischen Kultband Lam Chaheb zusammen. Das Ergebnis nannte sich Sahara Electric und entwickelte sich zu einem Millionenseller im gesamten Mittelmeerraum.